Das Haus von George Orwell zum Beispiel ist heute ein Museum und wird rund um die Uhr von Kameras überwacht. Radio Kontrabande. Also, hola, hola, ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Guten Morgen für die einen, guten Tag für die anderen, guten Abend für die nächsten. Je nachdem, wann und wo auf diesem Planeten Sie uns gerade hören. Bei uns hier im Zentrum von Barcelona hat ein wunderschöner Samstag begonnen. Es ist 10 Uhr am Morgen und ich heiße Sie zu einer neuen Sendung von Niemandsland willkommen. Es ist Samstag, 15. Februar 2014. Doch es könnte auch der 20. oder der 21. Februar sein, je nachdem. Die heutige Sendung möchte ich mit einer Noise-Punk-Gruppe beginnen. Noise-Punk, das klingt sehr laut und trächig, ist es auch ein bisschen. Die Gruppe ist jedenfalls genial. Die Gruppe heißt Die Nerven, das Album heißt Funktioniert. Und ob man Die Nerven nun als Teil einer Bewegung oder einfach als eindrucksvolle Punkband Plus betrachtet, hat auf den Hörgenuss zwar keinen Einfluss. Fest steht aber, dass sich 2013 eine schwer zu übersehende Menge an jungen Bands in den Vordergrund spielt, die zumindest den Do-It-Yourself-Hintergrund, die deutschsprachigen Texte und eine gewisse Düsternis gemeinsam haben. Die Band ist übrigens aus Stuttgart und das Lied heißt Eine Minute Schweben. Nerven aus Stuttgart. Vielleicht gehen sie manch einem auf die Nerven. Wir finden sie gut. Kompromissloser Noise-Punk, düstere Inhalte und ein Sound, der einen an Keller und Garagen denken lässt. Punk der letzten Generation. Die Videos auf YouTube dieser Gruppe sind natürlich auch interessant. Man sieht da marschierende Soldaten der chinesischen Volksarmee. Militärparade auf dem Roten Platz. Dazu das Lied Im Westen. Funke der Empörung. Im Sommer 1918 war der Krieg verloren. Das Kaiserreich taumelte dem Untergang entgegen. Doch unter den nun tonangebenden Linken war umstritten, was danach kommen sollte. Als die letzten Siegesträume zerstoben waren, schlug die Stimmung der deutschen Soldaten um in Kriegsüberdruss und Wut auf die Herrschenden. Noch bis in den Juni des letzten Kriegsjahres hatten die Anfangserfolge der deutschen Frühjahrsoffensive an der Westfront den Durchhaltewillen genährt. Doch die materiell weit überlegene Entente schlug an der französischen Front erfolgreich zurück und startete neue Offensiven. Ein militärisches Debakel zeichnete sich ab. Vom Krieg wurde jetzt als Schwindel gesprochen. Und es waren nicht, wie es der Generalstab in der Legende vom Dolchstoß in den Rücken der Front eilig lancierte, die vaterlandslosen Gesellen in der Heimat, die tapferen deutschen Soldaten verräterisch in den Rücken fielen und sie so um den Sieg brachten. Im Gegenteil, die Resignation schwappte von der Front ins Reich. Nachdem die Westalliierten Ende September 1918 zwischen Maas und Argonnen eine vernichtende Offensive gestartet hatten, forderte General Ludendorff von der Reichsleitung ein sofortiges Waffenstillstandsangebot. Die Schuld für die Niederlage gab er nicht etwa sich selbst, sondern er machte das Gift spartakistisch-sozialistischer Ideen dafür verantwortlich. Vor allem die Führer der SPD und der linken USPD, so Ludendorffs Plan, sollten nun für das militärische Debakel in Haftung genommen werden. Sie sollte der Volkszorn treffen. Mit einem schmachvollen Frieden wollte er nichts zu tun haben. Am 1. Oktober 1918 teilte er seinem Generalstab mit, er habe seine Majestät gebeten, diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu danken haben, dass wir so weit gekommen sind. Die sollen nun den Frieden schließen, der jetzt geschlossen werden muss. Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben. Das Kalkül? Wenn der politische Kredit der linken Parteien, der pure Pöbel in den Augen der preußischen Offiziere, erst einmal verbraucht wäre, werde eine militärische Konterrevolution die Volksvertreter hinwegfegen. Auch die Revolution von 1848, so die historische Logik der Armee, war ja einst nach vorübergehendem taktischem Rückzug des Militärs mit einem Gegenschlag besiegt worden. Am 3. Oktober beteiligte sich die Mehrheitssozialdemokratie, MSPD, an einer Regierung mit der liberalen Fortschrittspartei und dem Zentrum. Beide hatten, ebenso wie die SPD, seit Juli 1917 im Reichstag Frieden gefordert. SPD-Fraktionschef Philipp Scheidemann und der Gewerkschafter Gustav Bauer traten in das Kabinett des liberalen Aristokraten Prinz Max von Baden ein. Der Kompromisskandidat sollte gut 4 Wochen lang als letzter Kanzler des Kaiserreichs amtieren. Doch als er am Tag nach seiner Ernennung das nun unvermeidliche Waffenstillstandsgesuch an Woodrow Wilson richtete, äußerte der US-Präsident Zweifel am deutschen Friedenswillen, solange der Kaiser über den Parteien stehe. So wurde am 28. Oktober kurzerhand die Verfassung geändert und das Deutsche Reich in ein parlamentarisches Regierungssystem umgewandelt. Tags darauf nahm die Entwicklung jedoch eine dramatische Wende. Eigenmächtig befahl die Seekriegsleitung ihrer Flotte im längst verlorenen Krieg eine aberwitzige Entscheidungsschlacht. Sie sprach damit allen Waffenstillstands- und Friedensbemühungen der neuen Regierung Hohn. Kieler Matrosen verweigerten den Befehl. Sie meuterten, genau genommen, wie der Historiker Ulrich Kluge über die deutsche Revolution 1918-1919 schreibt, gar nicht gegen die Obrigkeit, sondern widersetzten sich dem Ungehorsam der Seekriegsleitung gegenüber der Regierung. Das änderte nichts daran, dass der Fortgang der Dinge nun nicht mehr von oben, sondern von unten bestimmt wurde. Als ein Teil der Meuterer inhaftiert wurde, versammelten sich Soldaten und Arbeiter am 3. November zu einer Protestdemonstration in Kiel, die die Freilassung der Gefangenen forderte. Soldaten schossen in die Menge, töteten 8 Demonstranten und verletzten 29. Noch in der Nacht zum 4. November wurden auf den Schiffen und in den Kasernen Matrosen- und Soldatenräte als neue Befehlsinstanzen gewählt. Auch die davon inspirierten Fabrikbelegschaften wählten aus ihrer Mitte Arbeiterräte. Der Funke der Empörung griff auf andere norddeutsche Küstenorte über und erfasste fast alle wichtigen Industriestädte. Großteils standen die Arbeiter- und Soldatenräte, die sich jetzt überall bildeten, unter dem Einfluss der gemäßigten Mehrheitssozialdemokratie. Sie begnügten sich darum mit der Forderung, die Friedensbemühungen der Regierung zu unterstützen. Doch in den traditionellen Hochburgen der Linken, wie Stuttgart, Leipzig, Bremen und Hamburg, in denen die USPD stark war, klangen die Parolen radikaler. So demonstrierten am 4. November 1918 in Stuttgart schon 30.000 Menschen für einen sofortigen Waffenstillstand und eine sozialistische Republik. Die Spaltung zwischen Revolutionären und Reformisten in der deutschen Arbeiterbewegung hatte sich im Verlauf des Krieges verschärft. Zwar stellte sich auch bei den Radikaleren kaum jemand eine Minderheitsdiktatur vor, wie jenes Gewaltregime, das Lenins Bolschewiki gerade im russischen Bürgerkrieg im Namen der Räte Sowjets errichteten. Aber die Linkssozialisten machten für das Kriegsdesaster die kapitalistische Beutegier verantwortlich. Nur die Vergesellschaftung der Produktionsmittel in einer sozialistischen Republik könne die Lösung sein. Die Führer der Mehrheitssozialdemokratie sahen das ganz anders. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende Friedrich Ebert, ein gelernter Sattler und verdienter Gewerkschafter, war im Laufe des Krieges zu dem Schluss gekommen, ein Großteil der Deutschen sei noch nicht für die völlige Abschaffung der Monarchie bereit. Noch am 6. November plädierte der spätere Reichspräsident dafür, Wilhelm II. Durch ein weniger belastetes Mitglied seiner Dynastie zu ersetzen. Wenn der Kaiser nicht abdankt, dann ist die soziale Revolution unvermeidlich. Ich will sie aber nicht. Ich hasse sie wie die Pest. Der Monarch, der sich ins Hauptquartier im belgischen Spa zurückgezogen hatte, dachte freilich nicht an Rücktritt. Am 7. November 1918 wurde in München der erste Königsthron umgestoßen. Der USPD-Mann Kurt Eisner, Chef eines neuen Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrates, verkündete die Bayerische Republik und erklärte Ludwig III. Für abgesetzt. Wilhelm II. Aber klammerte sich weiter an den Hohenzollern-Thron. Deshalb rief in Berlin ein von der USPD besetzter Revolutionsausschuss für den 9. November zum Generalstreik auf. Demonstrierende Arbeiter und Soldaten zogen Richtung Regierungsviertel. Um 12 Uhr gab Max von Baden von sich aus die Abdankung des Kaisers bekannt, trat als Kanzler zurück und übergab seine Amtsgeschäfte an Friedrich Ebert. Der Großteil der Protestierenden erwartete, der populäre Karl Liebknecht werde nun die Republik proklamieren. Dem wollte die MSPD unbedingt zuvorkommen. So rief Philipp Scheidemann um 14 Uhr vom Balkon des Reichstagsgebäudes die Deutsche Republik aus. 2 Stunden später proklamierte Liebknecht dann die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Nur wenige Wochen hielt der Versuch, die streitenden linken Lager in einer Übergangsregierung zu vereinen. Aus einem von MSPD und USPD paritätisch besetzten Rat der Volksbeauftragten traten die 3 USPD-Mitglieder schon Ende Dezember 1918 wieder aus, weil die MSPD-Vertreter an ihnen vorbei Militär gegen revoltierende Arbeiter mobilisiert und Berlin blutige Weihnachten beschert hatten. So endete das letzte Kriegsjahr mit einem neuen innersozialistischen Zerwürfnis. Das sollte auch nach den Wahlen im Januar 1919 lange Schatten über die Republik werfen, die nun mit dem Erbe von Monarchie und Krieg leben musste. Ich verlas soeben einen Artikel von Rainer Traub. Titel: Funke der Empörung. Veröffentlicht im Spiegel, Sonderheftgeschichte Nummer 5 von 2013. Es lebe das Feuer! Es lebe die Deutsche Republik! Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören will. Die neue Regierung darf nicht gestürzt werden. In ihrer Arbeit gibt es Frieden und Sorge um Arbeit und Brot. Arbeit und Soldat, seid euch der politischen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerlässlich. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Zu Haus in unserer guten Stube, da stand gleich neben dem Trümmer mit einem Griff an jedem Schube ein altes braunes Vertiko. Es war verziert und reich gedrechselt, mit Knöpfen, Köpfen weit und breit. Den Stil hat niemand nicht verwechselt, das war noch aus der Muschelzeit, aus der Muschelzeit. Mir schien sein Sinnbild unseres Lebens, so kam zu mir in jungem Jahr. Leicht schielend, aber nie vergebens, ein Mädchen schön und wunderbar. Ich habe gern mit ihr gemuschelt, und wenn mein kleiner Anton schreit, mit Silberblick sich an mich kuschelt, der ist noch aus der Muschelzeit. Aus der Muschelzeit. Das gute Kind heut macht's noch Faxen, es inkelt mit und ohne P. Doch ist der junge Mal erwachsen, dann kommt er in die SPD. Da gibt es Leute, die noch glauben an Taktik, Maß, Gerechtigkeit. Das will ich ihnen auch nicht rauben. Mein Gott, ihr seid ja so gescheit und stammt noch aus der Muschelzeit, aus der Muschelzeit. Ein wunderschöner Vormittag, Samstagmorgen hier in Barcelona, die Sonne scheint, herrlicher Tag. Guten Morgen, Werner, hallo. Guten Morgen, ja, der Sommer ist ausgebrochen. Ja, der Sommer, leider ein beunruhigender Sommer, ein Sommer mitten im Winter, Unwetter, Stürme verwüsten die Küsten Südenglands, allüberall, auch im Norden Spaniens, am Atlantik, gibt es 8 Meter hohe Wellen. Letzte Woche wurde da ein Tintenfischmuseum weggefegt. Ich glaube, das war in Galizien. Da sah man riesige Tintenfische, die ins Meer zurückgeholt wurden. Eine Riesenwelle. Wir können darüber lächeln. Es klingt natürlich lustig, wenn man das so sagt. Was uns allerdings beunruhigt, ist, was wird mit diesem Planeten geschehen? Klar, immer mehr Autos, immer tollere Konsumgüter, immer mehr Klamotten, immer mehr Schwellenländer, wie man das so schön nennt, die jetzt auch in die Massenproduktion und in das Industriezeitalter vorrücken. Aber dann, was wird kommen? Es gibt nur eine Lösung dafür, wenn wir wollen, dass diese Unwetter, diese Stürme aufhören, dann müssen wir hier einen anderen Sturm lostreten, ja, nämlich den der sozialen Revolution, so wie damals eben 1918 in Deutschland. Und sonst geht es immer so weiter, ja, es hängt von uns ab. 100 Jahre ist das her, dass der Erste Weltkrieg begann. Danach gab es den Funken der Empörung, wie wir gehört haben. Die Arbeiter bildeten Räte und versuchten, eine sozialistische Republik aufzubauen. Dann auch die berühmte Dolchstoßlegende. Wir hatten das gehört. Ludendorff ließ lancieren, dass der Krieg an der Heimatfront verloren wurde. Eine glatte Lüge, wie wir auch gesehen haben, wie auch alle Historiker und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit diesem Geschehen, mit diesem historischen Geschehen weiß, eine Propagandalüge der deutschen Militärs, um an der Macht zu bleiben, die Schuld ganz anderen Leuten in die Schuhe zu schieben für das Desaster. im Felde unbesiegt, ja. Und dann kommt dieser gemeine Dolchstoß von hinten in den Rücken der Militärs, ja. Die nichts anderes im Kopf hatten als das Vaterland zu verteidigen, und die bösen Kommunisten und Sozialisten und Linken und Arbeiter, dieses Gesockse, die stoßen uns dann den Dolch in den Rücken. Und diese Geschichte angewandt auf heute wäre ja das Gleiche. Ja? Die Dolchstoßlegende heute in Spanien zum Beispiel wäre, dass die Regierung sagt, also wir tun unser Bestes, wir sind dabei, haben die richtigen Maßnahmen getroffen, um die Sache wieder aus dem Schlamassel zu ziehen. Aber ihr seid schuld, die Bevölkerung, ihr spart nicht genug, ja. Und ihr kritisiert immer alles, was wir machen, das ist der Dolchstoß. Ne? Und deshalb geht dann das Vaterland zu. Ja, und die Schuld wird natürlich auch immer der Linken gegeben. Das machen hier immer noch die Neofrankisten, die hier so unheilvoll an der Macht wüten. Anders kann man das schon gar nicht mehr nennen. Die Neofrankisten, die geben natürlich immer wieder den Sozialisten die Schuld. Man hat das gesehen bei jeder Kleinigkeit, wo sie Säuberungsaktionen machen in den Medien oder im Justizapparat, wo sie Leute rausschmeißen, die ihre Nase zu tief in die schmutzigen Geschäfte der Konzerne stecken. Die werden praktisch beseitigt, professionell erstmal nur. An die Wand stellen können sie die noch nicht, das würden sie aber auch machen. Diese Leute werden beseitigt mit dem Hinweis, das sind infiltrierte Sozialisten, die unseren schönen, sauberen Staat in Unruhe bringen. Das sind natürlich dreiste und gemeine Lügen, aber niemand kann im Moment diesen Leuten Einhalt gebieten, zumindest mit den Mitteln, die wir haben, nicht. An genau die Sachen denke ich dann, wenn ich zum Beispiel solche Sprüche höre, wie von unserem, vor ein paar Jahren, von unserem damaligen Bundespräsidenten, wie hieß der denn, Gauck, oder so heißt der heutige, ne? Und der davor, wie hieß der, Günther Jauch oder so ähnlich? Ne? Da gab es Köhler, Köhler, Christian Wulff, es gab da eine Menge. Wulff, genau. Christian Wulff. Ich vergesse immer wieder die Namen von diesen unbedeutenden Wichten da. Aber jedenfalls, ich glaube, dieser Jauch, sagst du, Christian Wulff. Wulff, genau, der war das. Der jetzt auch wegen Korruption unter Anklage stand. Oder war es der jetzige Gauck, der vor ein paar Jahren gesagt hat, wir müssen der Bevölkerung den Krieg erklären. Ja? Dann zuerst habe ich gedacht, jetzt geht's wieder gegen uns los, aber der hat wohl gemeint, wir müssen der dummen Bevölkerung erklären, warum wir in Afghanistan sind. Aber dieser Krieg zwischen Ländern, wie im Ersten Weltkrieg, Deutschland, Frankreich, England und so, den kann man ja inzwischen auch nicht mehr ausschließen. Ne? Die Europäische Union wird von den Regierungen der einzelnen Länder selber fertig gemacht. Ne? Dieses hehre Ziel, Völkerverständigung und so, 50er Jahre, die verstehen das gar nicht mehr. Das ist steht nur noch irgendwo in der Präambel drin wahrscheinlich, ja, aber die reale Politik, die stattfindet, ist, geht genau wieder dahin, wo wir 1914 waren. Ja. Belgien schmeißt jetzt nicht mehr nur Mitglieder aus der Europäischen Union raus, wie Rumänen und Bulgaren, sondern jetzt auch schon Spanier. Die haben schon 4000 Spanier aus Belgien gezwungen abzuhauen, weil sie keine Arbeit haben. Schweiz, Umfrage in der Schweiz, ja, Ausländer raus. Ja. Diese nationalen Egoismen sind wieder am Anwachsen wie noch nie. Und ich bin mal gespannt auf diese Europawahlen da, was da jetzt auch ist. Ja, da haben wir einiges zu sagen. Vielleicht besser nachher im Nachrichtenblock. Zumindest die oder der Front National in Frankreich ist natürlich in manchen Gebieten schon die stärkste Partei vor den traditionellen Rechten und Sozialisten in Frankreich. Das ist etwas Ungeheuerliches und da werden wir uns nachher mal kurz mit beschäftigen, auch etwas über ihr Programm sagen. Das sieht nicht gut aus, weil du gerade sagtest, Belgien, es gibt auch mittlerweile Gesetze, wo man sich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Die Euthanasie für Kinder wurde in Belgien beschlossen, immer vorausgesetzt, das Kind wünscht das auch. Ich habe noch nie von einem Kind gehört, das um Euthanasie gefleht hat. Sowas kann ich mir gar nicht vorstellen, was sie damit wollen, mit so einem Gesetz, was sie damit meinen. Ich denke, das ist einfach ein Instrument, das irgendwann da ist, um wer weiß, Gott, wer weiß, was zu machen. Es ist nicht zu fassen. Euthanasie an Kindern wird legalisiert in Belgien. Oder ist legalisiert worden. Ein Gesetz. Zu deinem Eingangsbeitrag da über die Novemberrevolution in Deutschland, ja, wenn ich dann solche Sachen höre, ne, Arbeiter und Soldatenräte und dann fällt dir sofort wieder Panzerkreuzer Potjomkin ein und Räterepublik in Bayern, ja, da überfällt mich so eine gewisse Nostalgie, ja, weil im Moment sind wir da doch noch relativ weit entfernt davon. Heute, wenn du sagst Räte, da denken alle an Aufsichtsräte oder an korrupte Gemeinderäte oder so. Stadträte. Ja. Aber das war halt noch was anderes damals. Hagen Räther ist vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Wir hatten ihn schon vor einiger Zeit ein paar Mal vorgestellt. Hier kommt er mit einem neuen Programm. Alle seine großen Programme nennen sich Liebe. Da gab es Liebe 1, Liebe 2, Liebe 3 und hier haben wir Hagen Räther, Liebe 4. Und er erzählt uns etwas über George Orwell. Flughäfen werden irgendwie überwacht. Die ganzen Anschläge finden in S-Bahnen, Bussen und in Kaufhäusern statt. Oh, lass uns doch dann mal die Flughäfen kontrollieren. Was soll das? Und dabei wird alles überwacht, wie verrückt. Es ist alles viel schlimmer gekommen, als die Apokalyptiker uns das je erzählt haben. Sei es im Klima oder in dem Datenwahnsinn oder sonst wo im Verkehr. Die Apokalyptiker von damals sind die Professoren von heute. Das ist alles längst Stand der Wissenschaft. Die Apokalyptiker von damals sitzen heute in den Ethikkommissionen, weil die Spinner sich schon seit 40 Jahren damit beschäftigen. Das Haus von George Orwell zum Beispiel ist heute ein Museum und wird rund um die Uhr von Kameras überwacht. Super. Das sind doch mal schöne Ergebnisse. Weil Transparenz ja ein Wert an sich geworden ist. Das ist ganz interessant. Ja. Ja, wer hätte das gedacht? Das Haus von George Orwell wird rund um die Uhr von Kameras überwacht. Du hattest gerade angesprochen, die Kraft, die heute nicht da ist, die Arbeiterräte, die großen Organisationen der klassischen Linken zur Zeit der Weimarer Republik. Da ist natürlich heute wenig von da. Die Linke in Spanien ist relativ zersplittert. In Spanien versuchen gleich mehrere Initiativen, die fortschrittlichen Kräfte für die Europawahl zu vereinen. Die Europawahl wird von unheimlich vielen Leuten und Parteien im Moment sehr, sehr wichtig genommen, weil in Europa werden wohl einige Weichen gestellt im Europaparlament. Die Krise, die Kürzungspolitik, die Arbeitslosigkeit und die Unterdrückung von Protesten haben in Spanien dazu geführt, dass in den Umfragen immer mehr Menschen angeben, bei der Europawahl im Mai für eine linke Partei stimmen zu wollen. Eine Untersuchung des Instituts Metroscopia zufolge, die spanische Zeitung El País Ende Januar veröffentlichte, müssen die beiden großen Parteien Spaniens mit schweren Stimmverlusten rechnen. Die rechte Volkspartei PP von Ministerpräsident Mariano Rajoy wird demnächst von 42% im Jahr 2009 auf nur, Achtung, 26% abstürzen. Die sozialdemokratische PSOE von 48 auf 38%. Die Vereinigte Linke, Izquierda Unida, könnte ihren Anteil dagegen von 5% vor 5 Jahren auf 14,5% fast verdreifachen. Zugleich prognostizieren alle Umfragen einen Rückgang der Wahlbeteiligung, die bei nur noch 40% der Berechtigten liegen könnte. Das ist natürlich fast nichts mehr. Einige wollen aus Unzufriedenheit mit allen Parteien gar nicht wählen gehen. Um diese dazu zu bewegen, für die Linke zu stimmen, sind in den vergangenen Monaten gleich mehrere Initiativen aufgetaucht, die alle dasselbe Ziel verfolgen: Spaniens Linke zu vereinen, um gemeinsam bei der Europawahl anzutreten. So präsentierte sich vor 2 Wochen eine Initiative unter dem Namen Podemos, das heißt wir können, we can. Sie wird von dem Politikwissenschaftler Pablo Iglesias geführt, der an der Universität Complutense von Madrid lehrt. Dieser gehört inzwischen zu den Linken, die in den spanischen Medien am präsentesten sind. Seine Diskussionssendung La Tuerca im lokalen Fernsehsender TLK erreicht über das Internet Zuschauer im gesamten Land. Zu den führenden Köpfen von Podemos gehören Sozialwissenschaftler, die fortschrittliche Regierungen in Lateinamerika, wie die von Hugo Chávez in Venezuela oder von Cristina Fernández in Argentinien beraten haben. Auch Teile der antikapitalistischen Linken unterstützen die neue Bewegung. Allerdings hat das Projekt um Iglesias auch Kritik hervorgerufen. Es wird befürchtet, dass sich die Linke dadurch noch weiter zersplittern könnte, statt sich zu vereinen. So erklärte Izquierda Unida-Generalkoordinator Cayo Lara, dass es bislang keine Zusammenarbeit zwischen der Vereinigten Linken und Podemos gebe und über eine derartige Möglichkeit noch keine Aussage getroffen werden könne. Die Izquierda Unida selbst hat große Anstrengungen unternommen, sich den erstarkten sozialen Bewegungen anzunähern. In der von ihr geförderten Plattform Summe, haben sich 20 Organisationen zusammengefunden, die als unabhängige Kraft ebenfalls bei der Europawahl antreten und die Linke vereinen wollen. Gleichzeitig hat die Izquierda Unida selbst eine Wahlkampagne gestartet, deren Losung der Kampf um eine demokratische und soziale Revolution ist. Aus den Reihen der Izquierda Unida stammt auch die Frente Cívico um den früheren Generalsekretär der Kommunistischen Partei Spaniens, PSCE, Julio Anguita. Schon 2012 hatte diese einen Aufruf zur Vereinigung der Linken veröffentlicht. Bei den Wahlen wird sie jedoch nicht eigenständig antreten. Einen weiteren Appell für die Einheit der Linken hat Paco Arenas veröffentlicht, Betreiber der Internetseite Spanien für die Republik. Zu den Europawahlen darf es nur eine einzige linke Liste geben, die für soziale Rechte und für die Republik eintritt. Das fordert dieser Politiker. Wenn es eine solche Einheitsliste nicht gäbe, würde sie uns ins Gesicht lachen und weiter den Wunsch des IWF und der Troika folgen. Seine Petition haben mehr als 2300 Menschen unterschrieben. Arenas und weitere Aktivisten formieren sich unter dem Namen Alternativen von unten und suchen die Nähe zu den Empörten der Bewegung, den sogenannten Indignados vom 15M vom 15. März mit ihren Stadtteilversammlungen. Doch diese diskutiert ebenfalls die Möglichkeit, eigenständig zur Wahl anzutreten. Obwohl die 15M viele ihrer Forderungen bei der Izquierda Unida wiederfindet, herrscht in der 2011 entstandenen Bewegung die Ablehnung aller Formen traditioneller Politik vor. In ihrem Umfeld entstand im vergangenen Jahr die X-Partei, die sich einer konstanten Diskussion im Internet stellt und somit der Piratenpartei in Deutschland ähnelt. Ja, gut, im Prinzip ist es natürlich, denke ich, eine sympathische Idee, ja, alle, die man so grob irgendwie als links bezeichnen kann, links von den Sozialisten selbstverständlich, dass die alle zusammen zum Beispiel jetzt zur Wahl gehen, aber da zeigt sich halt auch wieder im Kleinen, ja, wo die Gefahr ist, dann verliert man sich in Diskussionen hin und her. Izquierda Unida, die, wie soll ich sagen, vielleicht ideologisch ein bisschen gefestigter sind. Der Vorsitzende, der Cayo Lara, ist also ein Marxist, ja, und hat natürlich völligen Durchblick, was, sagen wir mal, die Analyse der Lage anbelangt. Jetzt, wie er da rauskommen will, ist eine andere Sache. Auf den anderen, bei den anderen, bei dem von Tuerca oder 15M Reste und so weiter, oder PAH, die machen mehr was auf der Straße, ja. Auf der anderen Seite fürchte ich aber, dass es bei vielen von denen schon ausreicht, wenn die jetzt hören, dass bei Izquierda Unida der Marxist ist, der Vorsitzende, dass das schon ausreicht, um mit denen nichts zu tun haben zu wollen, ja. Und umgekehrt natürlich auch. Also man verliert sich da in diesem Geplänkel, in diesem Parteien Geplänkel und also ich zum Beispiel, ich tendiere eher zum Nichtwählen, ja, und dann geht aber da auch schon wieder die Diskussion los. Sollst du zur Wahl gehen und voto en blanco, wie sagt man, unbeschrieben auf Deutsch, wie sagt man, voto en blanco? Ungültiger Stimmzettel. Ungültige Stimme, ja, oder weißen Stimmzettel abzugeben. Die anderen sagen, nee, überhaupt gar nicht erst hin zu gehen und da teilzunehmen an diesem Spektakel, ja. Also im Prinzip hin oder her mit diesen Parteiendiskussionen, ja, das Wichtigste ist einfach der Kampf auf der Straße, ja. Demonstrationen noch und nöcher, Streiks, befristete, unbefristete, wie jetzt bei Panrico, ja, die sind jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Monate im Streik, ja. Kundgebungen, Escraches, ja, hingehen zu den Politikern, zu den Verantwortlichen, die zur Rede stellen, da wo sie wohnen oder arbeiten, ne? Wenn das nicht stattfindet, dann kann man alles andere vergessen, ja. Ja, ist immer einer Diskussion würdig, die ganze Frage, Parteien wählen oder nicht. Die Frage, was hat denn der 11M gebracht, was haben die Empörten denn erreicht, wenn die nicht fähig sind, sich zu einer vernünftigen Macht überhaupt zu organisieren, was soll dann das Ganze? Ab und zu auf die Straße rennen und schreien, wir sind dagegen, bringt überhaupt nichts, da lachen die schon drüber. Und so weiter und so weiter. Die Diskussion ist endlos. Wir können die hier nicht entscheiden und auch nicht klären. Wir hatten ja vor 1,5 Jahren Herrn Wolf Wetzel auch hier befragt. Ein langes Interview, der sich genau zu diesem Thema auch geäußert hat über politische Strategie und Taktik. Und der hatte ja auch gesagt, die Leute müssen sich jetzt organisieren und wirklich eine Gegengesellschaft aufbauen und eine Gegenmacht aufbauen. Wir sind dagegen. Stumpf. Kirche, da ist es mir zu kalt. Schlauer bin ich, scheiße, ich steh nicht auf Gewalt. Vor 11, Niemandsland, Barcelona, Plaza Real. Da haben wir nämlich unseren Sender. Sommerliche Temperaturen heute in der katalanischen Hauptstadt, in der sogenannten gräflichen Stadt der Ciudad Condal. Gestern war Valentinstag, Valentine's Day. Es gibt Leute, die denken da an Chicago. Oder an Karl. Oder an Karl Valentin. Und Liesel Karlstadt Day. Gut, wir haben noch mehr interessante Sachen hier auf dem Tisch liegen. Zum Beispiel eine Meldung der Organisation Reporter ohne Grenzen. Die hat gestern die aktuelle Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. ROG, Reporter ohne Grenzen. Sie zeigt, wie stark die Dominanz der Sicherheitsbehörden die Arbeit von Journalisten in vielen Ländern erschwert. Besonders besorgniserregend, so ROG, ist, dass diese Entwicklung sogar traditionelle Demokratien erfasst hat. Oho, was für eine Überraschung. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das schon ein alter Hut ist. Aber gut, sie sagen das so, als wäre das jetzt was Neues. Selbst Staaten wie die USA und Großbritannien rücken investigative Journalisten und ihre Hinweisgeber mittlerweile in die Nähe des Terrorismus, kritisierte ROG-Vorstandssprecher Michael Reditzke in Berlin. Dass Länder mit einer langen Tradition freier Medien in ähnliche Sicherheitsreflexe verfallen wie Diktaturen, ist unerträglich. Das macht nicht zuletzt all jenen kritischen Journalisten das Leben schwer, die in autoritären Staaten ihre Freiheit und Gesundheit aufs Spiel setzen. Die ROG-Rangliste der Pressefreiheit vergleicht die Situation der Medien in 180 Staaten und Regionen für den Zeitraum von Dezember 2012 bis Mitte Oktober 2013. An der Spitze der Rangliste stehen west- und nordeuropäische Länder. Schlusslichter sind, wie seit Jahren, Eritrea, Nordkorea und Turkmenistan. In den USA, die belegen Platz 46, 13 Plätze niedriger als im Vorjahr, hat die staatliche Verfolgung von investigativen Journalisten und ihren Hinweisgebern aus den Sicherheitsbehörden ein nie gekanntes Ausmaß erreicht. die 35-jährige Haftstrafe für Bradley Chelsea Manning und die Jagd auf den NSA-Whistleblower Edward Snowden sollen Nachahmer offenkundig davon abschrecken, Journalisten brisante Informationen über Fehlverhalten und kriminelle Aktivitäten von Regierung und Behörden zuzuspielen. Die Ausforschung von Telefonanschlüssen der Nachrichtenagentur Associated Press passt in dieses Muster. Ebenso die Entscheidung eines Gerichts, dem New York Times-Reporter James Ryson das Recht auf Aussageverweigerung im Prozess gegen einen mutmaßlichen Informanten abzusprechen. Dem freien Journalisten Barrett Brown droht eine Haftstrafe von bis zu 105 Jahren. Achtung, weil er im Zuge einer Recherche einen Link zu gehackten E-Mails einer Sicherheitsfirma in einem Chatforum veröffentlichte. Das heißt, das Geheimdienstregime in den USA gleicht mittlerweile schon dem Sanctum Officium der Heiligen Inquisition im Mittelalter. Die kleinste Verfehlung wird mit brutalen Strafen und Drohungen geahndet. Werfen wir einen Blick nach Europa. Die Pressefreiheit innerhalb Europas nimmt Deutschland Platz 14 ein. Das heißt, Deutschland ist um 3 Plätze nach oben gerutscht in die Liste. 3 Plätze verbessert. Weiterhin also eine Position im oberen Mittelfeld. Auch hierzulande wurde 2013 verstärkt sichtbar, wie sehr Journalisten im Visier in- und ausländischer Sicherheitsbehörden stehen. In einem Fall versuchte die CIA, Informationen über einen deutschen Reporter beim Bundesverfassungsschutz abzufragen. Da gähnen wir ja nur müde und schütteln uns vor, ja, wie soll man sagen, nicht vor Lachen, aber vor Langeweile. Das heißt also, dieser Fall ist bekannt geworden, das machen die doch jeden Tag. Die hören uns doch alle ab rund um die Uhr. Da frage ich mich, wie naiv sind die Leute von Reporter ohne Grenzen, um solche Fälle überhaupt aufzuzählen? Die könnten summarisch sagen, die ganze Presse, alle Journalisten werden rund um die Uhr bespitzelt und abgehört, weil eben alle Bürger rund um die Uhr bespitzelt und abgehört werden. Deshalb ist diese Nachricht eigentlich ein bisschen naiv, oder? Was denkst du? Mal, naiv, weiß ich nicht. Also, dann wäre es ja im Umkehrschluss, die Nachricht nicht zu bringen. Das wäre dann nicht naiv. Also, naiv ist vielleicht nicht das korrekte Wort, aber ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast, da die Inquisition, ja. Und da hätten wir jetzt einen Grund, uns wieder mit Galileo Galilei zu solidarisieren. Der hat ja auch seine Probleme mit der Inquisition. Der ist heute, wird er 450 Jahre alt, deshalb sage ich das denn heute, genau. Und so wie der eben versucht hat, das kopernikanische Weltbild zu verteidigen, und so müssen wir halt gegen diese Inquisition auch vorgehen und versuchen, unser Weltbild zu fomentieren. Ja? Man muss ihnen natürlich jeden einzelnen Fall nachweisen, mit Namen, mit Zahlen, mit Fakten. Insofern haben Reporter ohne Grenzen schon eine tolle Arbeit geleistet, das muss man sagen. Es nützt ja auch nichts, wenn man sagt, wir werden alle bespitzelt und beschattet, Snowden hat's bewiesen, sondern es ist immer dann auch interessant zu sagen, gut, nehmen wir noch einen Fall. Ein anderes Beispiel war die jahrelange Überwachung mehrerer Journalisten durch den niedersächsischen Verfassungsschutz. Wiederholt beschlagnahmten Ermittler Recherchematerial und forschten gezielt nach Medienkontakten. Bedenklich ist die Neuregelung der Bestandsdatenauskunft. Auch gelang die Presse oft nur schwer an Behördenauskünfte. Mehrfach erhielten Journalisten Drohungen von Neonazis, Salafisten oder aus dem Umfeld von Kriminellen. Durch Schließungen, Übernahmen und Zusammenlegungen von Redaktionen sinkt die Vielfalt der Presse sowieso immer weiter. Das moniert Reporter ohne Grenzen. Massiv verschlechtert hat sich die Situation der Medien in Griechenland. Die belegen Platz 99, minus 14 Plätze, abgerutscht. Das binnen 5 Jahren um 50 Plätze in der Rangliste abgerutscht ist. 50 Plätze in der Rangliste abgerutscht. Im Zeichen der Sparpolitik schloss Ministerpräsident Antonis Samaras im Juli in einer einsamen Entscheidung, das muss man sagen, die staatliche Rundfunkanstalt ERT mit ihren 4 Fernseh- und 5 Radiosendern. Das muss man sich einmal vorstellen. Ein einzelner Mann hat die Macht, in einer Demokratie das staatliche Fernsehen und den Rundfunk zu schließen. Die angekündigte Nachfolgeanstalt soll nur mit einer Minimalbesetzung an Personal ausgestattet werden. Mitglieder und Anhänger der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte bedrohen und verprügeln regelmäßig Journalisten. Morddrohungen werden immer häufiger. Dann gibt es Informationen zu allen einzelnen Ländern auf der Internetseite von ROG, Reporter ohne Grenzen. Da gibt es sehr schlimme Dinge zu berichten aus Ungarn, aus Bulgarien, aus der Türkei sowieso. Die Türkei ist im Moment das Land, das die meisten Journalisten einkerkert, das muss man sagen. Die ist auf Platz 154. In der Türkei wurden bei den regierungskritischen Gezi-Protesten von Mai bis September 153 Journalisten erstmal verletzt und 39 vorübergehend festgenommen. Zugleich offenbarten die Proteste ein Klima der Selbstzensur, das durch wirtschaftliche und politische Interessen wichtiger Medieneigentümer begünstigt wird. Mindestens 14 Journalisten wurden infolge der Proteste entlassen, 22 gingen von sich aus. 10.000 Internetseiten sind gesperrt. Nach den Protesten kündigte die Regierung Erdogan weitere Einschränkungen an. Ende des Jahres saßen rund 60 Journalisten in türkischen Gefängnissen. Die meisten wegen ihrer Arbeit für sogenannte pro-kurdische Medien oder wegen angeblicher Verbindungen zu Geheimorganisationen. In unterschiedlichen Prozessen wurden mehrere zu langjähriger Haft verurteilt. Wo es auch gar nicht gut aussieht, ist in Russland, wo jetzt gerade diese tolle Olympiade abgefeiert wird. Die Russen belegen Platz 148, haben mehrere repressive Gesetze in Russland die Medienfreiheit weiter eingeschränkt. Seit 2013 ist es zum Beispiel verboten, in den Medien Schimpfwörter zu benutzen, religiöse Werte zu beleidigen oder für nicht traditionelle sexuelle Beziehungen zu werben. Immer wieder werden Journalisten unter dubiosen Vorwürfen strafverfolgt. Das Fernsehen ist fast flächendeckend staatlich kontrolliert und rechtzeitig vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi verlor die unabhängige Nachrichtenagentur Rosbald ihre Lizenz. Vor allem im Nordkaukasus werden immer wieder Journalisten ermordet. Die Täter bleiben generell unbestraft. Wir würden viele Stunden brauchen, um diese ganzen Listen, diese ganzen Gemeinheiten gegen die Pressefreiheit aufzuzählen. Wir begnügen uns mit dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Es sieht nicht gut aus. Da hast du ja gerade ein wunderschönes Wort kreiert. Das hat mir gefallen. Mordkaukasus, das finde ich toll. Naja, das muss man leider sagen. Da werden Leute entführt. Da gibt es ja immerhin noch das sogenannte Terrorismusproblem, was die Russen nun wirklich haben, man kann es ja nicht leugnen, und das schafft ein Klima der Angst und der Repression, die wie eine Spirale wirkt, leider. Wir haben hier auch ein Terrorismusproblem, der Terrorismus des Staates uns gegenüber, ne? Ja, klar. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja. Wir werden zu diesem Thema gleich noch Hagen Räther noch ein bisschen hören. Der sagt da auch sehr viel zu. Aber ich würde sagen, es wäre Zeit, jetzt einmal den Katastrophenblock zu bringen. Meine Damen und Herren, Niemandsland, 91.4 FM. Ein wunderschöner Samstag, genauer gesagt der 15. Februar 2013. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 15. Februar 2014. Die Katastrophen und gemischten Nachrichten im Niemandsland. Berlin. Am Samstag demonstrierten in Berlin-Kreuzberg Mieter gegen Zwangsräumungen und Verdrängung. Solange ich lebe, werde ich hier bleiben. Ich werde mich nicht verdrängen lassen, schallt die Stimme der 63-jährigen Mieterin durch die Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg. Mineva Aydin spricht vor etwa 300 Demonstranten, die am Samstag dem Aufruf des gentrifizierungskritischen Bündnisses Wir bleiben alle zu einer Kundgebung gegen Zwangsräumung und Verdrängung gefolgt waren. Menever, die Löwin der Reichenberger Straße wird sie genannt, hatte als erste im Haus gegen die Kündigung durch die schwedische Immobiliengesellschaft Akezius geklagt und das erfolgreich. Die Firma besitzt deutschlandweit etwa 16.000 Wohnungen. Vor 4 Jahren waren es erst halb so viele. Sogenannter Investitionsschwerpunkt, und da muss man Angst bekommen, ist mittlerweile Berlin. In der Reichenberger Straße 72a will Akelius alle Miet- und Eigentumswohnungen umwandeln. Mineva Aydin aber darf bleiben. Schaut nicht nur aus dem Fenster. Je früher man anfängt, sich zu wehren, desto besser, gibt sie ihren Nachbarn noch auf den Weg und erntet Applaus. Mit einer Kundgebung sollen auch die Zustände im Nachbarhaus aufmerksam gemacht werden. In der Reichenberger Straße 73 droht derzeit einer 5-köpfigen Familie die Zwangsräumung. Als Kündigungsgrund gibt das Besitzerehepaar Marion und Ernst Brenning Mietschulden in Höhe von 220 Euro an. Die sollen aufgrund einer nicht geklärten Mietminderung in den Jahren 2009 und 2010 entstanden sein. Brennings Kündigungswut ist berüchtigt im Haus. Viele Nachbarn mussten sich in den letzten Monaten gegen Eigenbedarfsforderungen, falsche Betriebskostenabrechnungen und Mieterhöhungen wehren. Einige sind bereits ausgezogen, für die übrigen haben die Besitzer schon Kontakt mit der Gerichtsvollzieherin Susok aufgenommen. Susok war bereits an der Räumung der Familie Gülbol aus der Lausitzer Straße am 14. Februar vergangenen Jahres beteiligt. Auch damals hatte das Bündnis Zwangsräumungen verhindern zu Protesten aufgerufen. Obwohl hunderte Nachbarn und Aktivisten das Haus blockierten, konnte die Zwangsräumung nicht verhindert werden. Die Gerichtsvollzieherin konnte damals nur verkleidet als Polizistin in das Haus gelangen. Dass die Blockade dennoch erfolgreich war, zeigte sich erst in den darauffolgenden Monaten, sagt Aljoscha Müller vom Bündnis im Gespräch mit der Jungen Welt. Seither haben öffentliche Wohnungsbaugesellschaften so viel Angst vor uns, dass wir die Berliner GSW oder die niedersächsische WBN durch Go-Ins von Zwangsräumungen abbringen konnten. Bei privaten Immobilienbesitzern seien die Proteste bisher jedoch kaum erfolgreich gewesen. Aber vielleicht ist Herr Brenning als Kuratoriumsvorsitzender der Evangelischen Johannesstiftung da etwas zugänglicher, gibt sich Müller optimistisch. Etwa 30 Betroffene haben sich bisher beim Bündnis gegen Zwangsräumungen gemeldet. Die konkrete Unterstützung erfolgt auch durch juristische Beratung und Prozessbegleitung. Auf diese Weise konnten im letzten Jahr laut Angaben des Bündnisses etwa 20 Zwangsräumungen in Berlin verhindert werden. Auf der Kundgebung traten zur solidarischen Unterstützung der Mietproteste anschließend die Band Anti-National Embassy aus der von Flüchtlingen besetzten Kreuzberger Schule, die italienische Sängerin Lauda Ghidi und der Berliner Hip-Hop-Künstler Tapete auf. Über so viel kulturelle Mischung freut sich Tommy Kroll vom Café Reiche. Dit ist Kreuzberg und dit muss auch so bleiben, ey. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. SPD-Chef Gabriel bedauert Rücktritt von Bundeslandwirtschaftsminister Friedrich. Der CSU-Politiker habe im vergangenen Oktober in einer Ausnahmesituation eine Ermessensentscheidung getroffen und versucht, Schaden abzuwenden, sagte Gabriel in der ARD. Als damaliger Innenminister hatte Friedrich Gabriel über Ermittlungen gegen den SPD-Politiker Edati informiert und war gestern zurückgetreten. Diskussion über Friedrich-Nachfolge, darüber wird heute auch auf dem kleinen Parteitag der CSU in Bamberg gesprochen. CSU-Chef Seehofer sieht in der Edati-Affäre die SPD in Erklärungsnot. In der Rheinischen Post warf er dem Koalitionspartner widersprüchliches Verhalten vor. Linkspartei berät über Europawahlprogramm. Die Delegierten des Parteitages in Hamburg sollen über eine entschärfte Fassung abstimmen, in der die EU nicht mehr als militaristisch und weithin undemokratisch bezeichnet wird. Mit Spannung wird auch die Wahl der Kandidaten für das Europaparlament erwartet. Regierungsbildung in Italien. Präsident Napolitano setzt nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Letta die Beratungen mit den Parteien fort. Größte Chancen hat der Chef der Demokratischen Partei, Renzi. Dieser hatte Letta nach nur 10 Monaten im Amt durch einen parteiinternen Machtkampf zum Rücktritt gezwungen. Mainz 05 bleibt auf Europa-League-Kurs. Zum Auftakt des 21. Spieltages der Fußball-Bundesliga schlug die Mannschaft von Trainer Tuchel Hannover 96 mit 2:0. Für Hannover war es die zweite Auswärtsniederlage in Folge. Das Wetter heute von Südwesten bis in den Osten. Gebietsweise Regen, im Nordwesten vereinzelt Schauer und stürmisch. Höchstwerte zwischen 7 und 17 Grad. Thema Internet, Erinnerungskultur. Das wohl berühmteste Element des sozialen Netzwerks Facebook ist die Like-Funktion. Wir wissen alle, das ist ein Knöpfchen und da kann man draufdrücken. Das gefällt mir. Per Knopfdruck können Benutzer ihre Begeisterung für verschiedene Themen ausdrücken. Daumen hoch für Musiker, Stars und Sternchen. Doch auch andere Kategorien erfreuen sich großer Beliebtheit. Waghalsige Sportarten, leckere Lebensmittel, süße Haustiere und blutrünstige Kriege. Jawohl. Der gefragteste unter den bewaffneten Konflikten ist mit etwa 540.000 Likes unangefochten der Zweite Weltkrieg. Für den Ersten Weltkrieg haben 100 Jahre nach dessen Ausbruch indes weit weniger soziale Netzwerke ihren Daumen gehoben. Nur 36.000. Der Vietnamkrieg kommt auf 44.000 Likes und der Golfkrieg von 1990-91 auf knapp 11.000. Nicht nur militärische Konflikte, auch Diktatoren haben auf Facebook tausende Fans. Adolf Hitler bringt es auf rund 141.000 Likes, Josef Stalin auf 83.000 und weit abgeschlagen Benito Mussolini auf schlappe 16.000 Likes. Das sagt natürlich nichts über die Anhängerschaft derjenigen aus, die Like drücken. Die drücken vielleicht damit einfach nur aus, dass ihr Interesse gemeint ist, aber nicht, dass sie Kriegsfans sind. Das muss ja nicht unbedingt so sein. Dann wird die Republik in diesen Tagen von dem Elend der Eliten erschüttert. Bitte beichten Sie jetzt. Der Spiegel kommt diese Woche an die Kioske mit einem Titelbild, das zeigt ein fiktives Buch. Das sieht klasse aus. Da steht, wie sie als Promi den Staat betrügen. 1000 illegale Steuertricks von Alice Schwarzer, Uli Hoeneß, André Schmitz und anderen. Mit Steuer-CD. Da sieht man legal, illegal, scheißegal, eine DVD bzw. CD mit der Schweizer Flagge drauf. Und darum geht es im Moment. Die Reichen, die ihr Vermögen ins Ausland schaffen und dafür keine Steuern zahlen, sollen jetzt endlich zur Kasse gebeten werden, unter Rot-Schwarz. Palästinenserführer Yasser Arafat erhielt eine... Dazu schreibt der Spiegel im Zusammenhang auch mit der Alice-Schwarzer-Affäre. Elite und Elend. Schwarzer, Schmitz, Linsen, Brauner. In einer Woche fliegen 4 Prominente mit Steuergeschichten auf. Reiner Zufall? Nein. Das dicke Ende einer Ära, in der Gutverdiener zu Tausenden Geld im Ausland verstecken. In den vergangenen 7 Tagen hat sich mal wieder gezeigt, wie nah Elite und Elend zusammenliegen können, bei der Steuererklärung nämlich. Nachdem der Spiegel aufgedeckt hatte, dass die Emma-Redakteurin, Herausgeberin Alice Schwarzer, Geld in der Schweiz gebunkert und für die Zinsen jahrzehntelang keinen einzigen Pfennig Steuern gezahlt hatte, bis zu ihrer Selbstanzeige im vergangenen Jahr, ploppten in kurzer Folge viele, viele Namen an die Öffentlichkeit. Der von André Schmitz zum Beispiel, Staatssekretär, Berlin, Mitglied jener SPD, die sich gern als Gerechtigkeitspartei darstellt und nun ja ein Scheinheiligenproblem hat. Ihr regierender Bürgermeister auch, Klaus Wowereit, kannte den Fall seit Juli 2012, hat aber nichts gesagt. Dann Helmut Linsen, Ex-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, amtierender CDU-Bundesschatzmeister, dessen Partei sich jetzt an das Trauma alter schwarzer Kassen erinnert fühlt. Oder Arthur Brauner, Filmproduzent aus Berlin, gegen den ermittelt wird. Aber das, so sagt der Spiegel, ist nur die Spitze. Nach einer Umfrage, die der Spiegel auch eingeleitet hat, in den Ländern ist die Zahl der Selbstanzeigen im neuen Jahr sprunghaft gestiegen. Im Januar schickten zum Beispiel 3250 reumütige Bürger in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz einen Brief an ihr Finanzamt. In diesem Brief klagten sie sich an. Das ist ein formelles Verfahren. Wenn man sich selbst anklagt, zahlt man ein bisschen. Wenn man angeklagt wird, muss man viel zahlen. Und dann klagen sie sich natürlich lieber selber an, die Herrschaften. Das waren also dreimal so viele wie zum Beispiel im Januar 2013. Das Saarland zählt sogar schon mehr Selbstanzeigen als im ganzen Jahr 2012. Fragen wir uns einmal nach den Hintergründen für so viel plötzliche Ehrlichkeit. Sind die auf einmal ehrlich geworden? Bereuen die? Nein. Die sind nicht ehrlich geworden, die bereuen nichts, sondern denen geht's jetzt ein bisschen mehr an den Kragen. Wie sehr die Dinge aber sich verändert haben, zeigt sich schon daran, dass deutsche Hinterzieher heute in der Regel mehr Entgegenkommen von den Fahndern zu erwarten haben, als von ihren Schweizer Kundenberatern. Ja. Die Schweiz steckt dahinter. Die Schweiz hat nämlich Probleme. Der eidgenössische Banker, über Jahrzehnte ein treuer Komplize aller Steuerhinterzieher und Betrüger, kann nicht mehr viel für sie tun. Man hat ihn zwar in der Heimat nicht in Handschellen abgeführt, ihm aber den Arm umgedreht. Das hat der Spiegel. Heute muss er die Weißgeldstrategie befolgen, die der Schweizer Staat ihm verordnet hat. Und in Wahrheit, Achtung, das US-Finanzministerium. Solange nur der Druck auf die Eidgenossen von der EU ausging, zeigten sie sich wenig beeindruckt und sehr hartleibig. Die Amerikaner aber hatten den Schweizer Banken schlicht gedroht, Achtung, ihre Filialen in Übersee zu schließen und sie mit Milliardenklagen zu überziehen, wenn sie weiter US-Bürger bei der Steuerflucht hülfen. Und wenn US-amerikanische Anwälte wie ein Krähenschwarm über ein Unternehmen oder eine Bank herfallen, dann sieht's ganz böse aus. Wenn sie dann im Rücken noch den amerikanischen Staat haben oder die Regierung, dann kann man nur klein beigeben. Da hörte die Schweiz also auch tatsächlich auf, die Schweiz zu sein, auf Druck der USA. Naja, denen würde es wahrscheinlich besser gefallen, wenn die Geld nicht in die Schweiz bringen würden, sondern auf US-amerikanische Steuerparadiese, Delaware zum Beispiel. Aha. Da würden sie dann nicht protestieren. Das glaube ich auch. Das sind natürlich nie saubere Interessen, die dahinter stecken, sondern auch eigene, zum Teil auch schmutzige Interessen. Jedenfalls, ihre Geldhäuser verschickten danach, die Schweizer Geldhäuser, verstörende Briefe, die deutsche Kunden in blanke Panik versetzten. Die UBS etwa, die einen Nachweis verlangte, dass deutsche Kunden die Zinsen zu Hause bei ihrem Finanzamt gemeldet haben. Ja, die kriegen also jetzt Briefe und sagen, haben Sie denn die Zinsen bei Ihrem Finanzamt gemeldet? Sonst können wir nichts mehr für Sie tun. Wir ersuchen Sie, Ihre steuerliche Situation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu bereinigen, hieß es da zum Beispiel. Und wer begriffsstutzig war oder so tat, bekam schon mal einen deutlichen Anruf von Schweizer Geldverwaltern, dass man das Konto sonst leider schließen müsse. Jetzt kann man nur sagen, na bitte, es geht doch. Wenn Druck da ist und vor allen Dingen der politische Wille, gegen Betrüger vorzugehen, dann geht das auf einmal wie von Zauberhand. Merkwürdig? Seltsam? Nein, es ist so. Die Politik funktioniert einfach so. Zu Alice Schwarzer schreibt der Spiegel dann auch noch einen langen, langen Artikel, in dem er diese doch eigentlich verdienstvolle und tolle Frau, wir bewundern sie ja alle, nicht sehr gut aussehen lässt. Die Feministin Alice Schwarzer, schreibt der Spiegel, hatte sich eingerichtet in der Rolle der moralischen Instanz. Nun nach ihrem Steuerdeal, wird dieses Leben neu bewertet? Welche Rolle spielt darin das Geld? Und dann kommt ein langer Artikel. Ich zitiere nur ein paar Stellen. Da heißt es, sie hat Territorium erobert. Diesen Turm am Rheinufer in Köln, den habe ich übrigens gesehen, letztes Jahr, als ich zu Besuch da war, den sogenannten Bayern-Turm, der nun Frauen-Mediaturm heißt, ihretwegen. Eine Trutzburg aus dem 12. Jahrhundert, die mal Festung, Zollstation und Gefängnis war. Ein Wehrturm mit 2,75 Meter dicken Mauern und hohen Zinnen. Unzugänglich abgeschottet und uneinsehbar. Die Pforte wird von Kameras überwacht. Dort residiert Alice Schwarzer, 71 Jahre alt, auf knapp 300 Quadratmetern in allerfeinster, öffentlich subventionierter Kölner Lage. Dort thront sie mit wenigen Vertrauten und fühlt sich verfolgt von der bösen Welt da draußen. Hönig, sagt der Spiegel das. Die Angriffe kommen und kommen. Im Internet wuchert die Häme, Köln streitet über ihre Privilegien. Es kann sein, dass sie die verliert. Man kann es Ideologie nennen oder Begeisterung oder Naivität. Wir gegen das Patriarchat. Wir, dachte sie. Noch so ein Missverständnis. Schwarze hat die anderen wie im Alternativprojekt behandelt und wurde selbst Unternehmerin mit Konto in der Schweiz. Feminismus hört sich eigentlich nach Gruppenangelegenheit an, nach Solidarität, danach das eigene Ich zurückzustellen zugunsten eines größeren Wir. Der deutsche Feminismus der 70er mag bunt und vielgestaltig gewesen sein. Schwarze aber ist ein ähnlich autoritärer Charakter wie die, von denen sich diese Generation gerade befreien will. Unfähig mit Widerspruch umzugehen, gut im Befehl, ein Volkstribun, für den die abweichende Meinung immer Bedrohung ist. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht gehorcht, steht rasch im Ruf, sich gegen sie zu verschwören. Die Frauenbewegung sei dafür gut. Frei sprechen zu lernen, sagte sie einmal. Darum geht es, die Stimme zu erheben, mitzureden und mitzubestimmen. In diesem Ton geht der Artikel weiter. Da wird die Alice Schwarzer verhöhnt. Hoppla, da ist wieder das Klavier aus dem Fenster gefallen. Da wird die Alice Schwarzer verhöhnt, sie wird verlacht, der Spiegel macht sich da ganz ordentlich und böse über sie lustig. Aber man muss ehrlich sagen, verdient hat sie's, zumindest was ihre Steuerhinterziehung betrifft. Da ist sie einfach nur eine Reiche wie alle anderen Reichen auch. Und nicht etwa die tolle Feministin, die so viele Leute bewundern, oder die Kämpferin für die Frauenrechte, sondern einfach nur die Reiche. Eine komplexe Persönlichkeit. Ob es uns auch mal so geht, wenn wir älter sind. Das ist ja nicht der einzige Fall. Ne? Wenn ich an Gerhard Schröder denke zum Beispiel, ne? Wo er noch beim SDS war, ja. So in 60er Jahren. Und heute ist er Berater von Gazprom. Oder Joschka Fischer. Ja. Der hat Beraterverträge mit amerikanischen Kanzleien und Investmentbüros, wer weiß, wo der seine Millionen geparkt hat. Dieser Steinewerfer Joschka. Dieser Neue da jetzt in Italien, der jetzt gerade den Alten rausgeboxt hat von der Sozialistischen Partei, ein gewisser Renzi. Ja. Also für mich ist das so, der wird bestimmt genauso enden wie Gerhard Schröder, ja, der so ein aufgewecktes Bürschlein, ne, jung, dynamisch, und aber nichts anderes im Kopf, das sieht man ihm an schon, ja, als eben Karriere zu machen und reich zu werden und irgendwann... Jung, dynamisch, ja, käuflich. Also der wird in die Fußstapfen von Schröder treten als guter Sozialist. Werfen wir einen Blick in die Tageszeitungen im Internet, beziehungsweise in die Wochenmagazine. Ich habe hier den Spiegel aufgeschlagen. Da ist ganz groß türkische Nationalisten in Deutschland, die unheimlichen grauen Wölfe. Das heißt, diese kriminelle Geheimorganisation, diese Faschisten haben sich immer noch nicht aufgelöst. Sie fantasieren vom großtürkischen Reich und schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Türkische Nationalisten, sogenannte graue Wölfe, alarmieren die deutschen Sicherheitsbehörden. Die Politik ist erstaunlich nachsichtig mit den Extremisten. Man weiß das seit Jahren, seit Jahrzehnten, damals schon in den 80er Jahren, durften die grauen Wölfe ungehindert morden. Ihre Opfer waren relativ oft Frauen. Ich werde nie vergessen, wie vor einem Frauenladen eine Türkin erschossen wurde von einem grauen Wolf, der dann auf einmal nicht zu kriegen war. Das war in Berlin, ja, das war Anfang der 80er. Die Grauen Wölfe sind natürlich auch ja eine Schule des Geheimdienstes. Der türkische Geheimdienst ist sehr aktiv die letzte Zeit. Da wurden in Paris 3 junge Frauen ermordet, ebenfalls von türkischen Geheimdienstkillern. Und wie gesagt, der Spiegel geht auf dieses Thema ein. Thema Staatsanwaltschaft Hannover. Bundestag widerspricht. Chefermittler im Fall Edati hat es die Staatsanwaltschaft Hannover versäumt, im Bundestagsbüro von Sebastian Edati Beweise zu sichern. Der Chefermittler beteuert, man habe das Dienstzimmer des Politikers versiegeln lassen. Das Parlament dementiert diese Darstellung. Da geht es um diese fürchterliche Kinderpornografie-Affäre. Man weiß noch gar nicht, was man davon halten soll, man muss abwarten. Aber offensichtlich hatte der Typ wohl ordentlich Kinderpornos auf seinem Computer und wurde gewarnt aus entsprechenden Kreisen von seinen Kumpels: Achtung, die Polizei ermittelt gegen dich. Deshalb ist natürlich auch schon ein Minister zurückgetreten, Friedrich. Eine weitere Meldung zum Thema Fall Edati. Gabriel schließt personelle Konsequenzen für SPD aus. Der frühere Innenminister Hans-Peter Friedrich ist wegen der Edati-Affäre nun zurückgetreten. Für die Sozialdemokraten schließt Parteichef Gabriel personelle Konsequenzen aber aus. CSU-Amtskollege Seehofer hingegen sieht beim Koalitionspartner großen Aufklärungsbedarf. Seehofer selber steht unter Druck. Hans-Peter Friedrich ist das erste politische Opfer der Edati-Affäre. Die CSU braucht jetzt einen Nachfolger für den Ex-Landwirtschaftsminister. Kanzlerin Merkel macht Druck, Parteichef Seehofer muss sich beeilen und kritisiert stattdessen die SPD. Friedrich also gestürzt, erst wollte er bleiben, dann drängte die Kanzlerin Hans-Peter Friedrich zum Rückzug. Der CSU-Politiker muss wegen der Vorwürfe in der Edati-Affäre gehen. Für die Große Koalition ist die Sache damit längst nicht ausgestanden, meint der Spiegel. Achtung, Schröder kommt mit einem Buch. Buchvorstellung des SPD-Altkanzlers. Schröder is okay. Ein bisschen Medienschelte, schwere Vorwürfe an die USA, Frotzeleien über Horst Seehofer und viel gute Laune. Gerhard Schröder präsentiert sich bei der Vorstellung seines neuen Buches als entspannter Altkanzler. Heiklen Fragen weicht er aus. Da sieht man einen jovialen Schröder, der seine Millionen genießt. Schröder war ja immer ein Genießertyp. Er hat die Macht genossen, er hat das Kanzleramt genossen, er hat es genossen, rumzureisen. Und jetzt genießt er halt seine Rolle als Altkanzler, schwer reich geworden, kann immer zu seinem Freund Wladimir nach Moskau reisen, in einem Privatjet, bei Gazprom im Aufsichtsrat. Die treffen sich, glaube ich, nur 2-mal im Jahr. Dafür kriegt er Millionen. Ja. Gut, soweit zum Thema Innenpolitik in Deutschland. Wir sollten mal auf eine andere Internetseite gehen, vielleicht auf die Seite der Jungen Welt. Ich guck mal gerade. Die Junge Welt hat auf ihrer Hauptseite das andere Europa. Vorsicht, Gefahrengebiet EU. Doch es gibt auch das Europa, das für Frieden und internationale Solidarität steht. Dann eine Aktion. Junge Welt abfackeln. Anstelle notwendiger inhaltlicher Diskussionen wird Junge Welt ein Fehler um die Ohren gehauen. Thema Schwerpunkt mehr Europa. Auf dem Hamburger Parteitag soll die Linke auf eine verantwortungsvolle Außenpolitik festgelegt werden. Hatten wir vorhin auch schon gesehen. Dann das Thema Inland, der Osten sieht rot, wird die Linke strahlende Siegerin kommender Landtagswahlen. In Thüringen könnte sie sogar den Ministerpräsidenten stellen. Caracas ist nicht Kiew, Venezuela, Putschversuch vorerst gescheitert. Ist natürlich auch interessant, mit welchen unterschiedlichen Worten und wie diese Geschichten, die wir da jetzt hören, aus der Ukraine, aus Venezuela bewertet werden. Hier ist der Tenor natürlich pro Opposition. Die spanischen Medien sind zu, würde ich fast sagen, 100% auf Seiten der Rechten, die versuchen, den gewählten Präsidenten durch Druck auf der Straße wegzuputschen. Mittlerweile ist auch bekannt geworden, die kriegen massive Unterstützung von Geheimdiensten und die werden auch finanziert. Das sind keine Geheimnisse, genau wie in Kiew. Da wird die Opposition auch warmherzig unterstützt von unseren westlichen demokratischen Wundertieren, die wir hier so schrecklich am Hals haben. Sind dieselben Leute. Venezuela, also Putschversuch vorerst gescheitert. Lateinamerikas Regierungen solidarisch mit Präsident Maduro. Nach den schweren Ausschreitungen am Rande einer Oppositionsdemonstration am Mittwoch Ortszeit in Caracas hat sich die Lage in Venezuela weitgehend beruhigt. Lediglich in dem an Kolumbien grenzenden Bundesstaat Táchira kam es noch zu Auseinandersetzungen. Die dortigen Demonstrationen seien von rechten Paramilitärs aus dem Nachbarland unterwandert worden, warnt Gouverneur José Gregorio Viema Mora. In einer über alle Rundfunk- und Fernsehsender des Landes ausgestrahlten Ansprache erklärte Präsident Nicolás Maduro am Donnerstag den von Teilen des rechten Lagers betriebenen Putschversuch für gescheitert. Venezuela ist nicht die Ukraine. In seiner Ansprache räumte der Staatschef mit Falschmeldungen auf, die von den Fernsehsendern CNN und NTN24 sowie der Nachrichtenagentur AFP verbreitet worden waren. So hätten diese mit manipulierten Aufnahmen die Regierung für den Tod eines oppositionellen Studenten verantwortlich gemacht. Tatsächlich sei dieser jedoch aus derselben Waffe erschossen worden, die auch auf den zuvor ermordeten linken Aktivisten Juan Montoya abgefeuert worden war. Den Mörder habe also nicht interessiert, welchem politischen Lager seine Opfer angehörten, so Maduro. Das erinnere an den 11. April 2002, als Heckenschützen im Zentrum von Caracas auf oppositionelle Demonstranten und auf Regierungsanhänger geschossen hatten. Dieses Massaker hatte den reaktionären Militärs als willkommener Vorwand für ihren Putsch gegen den damaligen Präsidenten Hugo Chavez gedient. Das riecht nach CIA, oder? Werner, was sagen wir dazu? Das ist ein Klassiker. Massaker organisieren. Klar, also so ganz große Sympathien erweckt die Regierung von Venezuela natürlich auch nicht, ja. Aber noch mehr stinkt natürlich diese Opposition da. Also ich sehe das auch so. Gut, beenden wir hiermit den Katastrophen- und Nachrichtenblock. Niemandsland 91.4 FM. Noch ein kleiner Nachtrag aus Spanien oder zu Spanien, zu einer Nachricht, die wir ja vor einer Woche auch schon kommentiert haben, da das jetzt ungefähr passiert vor etwas über einer Woche, dieser Versuch von afrikanischen Immigranten von Marokko aus auf spanisches Gebiet zu kommen, nach Ceuta, wo es dann am Ende also mindestens 14 Tote gegeben hat. Und die Frage ist, wie sind die gestorben? Ne? Also wir hatten schon kommentiert, dass die eben versucht haben, um diese Grenze, die ins Meer hineingeht, herumzuschwimmen und dann auf der spanischen Seite wieder an Land zu gehen. Und eben wie immer, wenn irgendwas Hässliches passiert, ne, hauptsächlich bei der Polizei, so war es eben diesmal auch wieder. Ne? Also egal, ob sie jemanden ein Auge ausschießen oder ob irgendein Festgenommener in seiner Zelle stirbt oder ob friedliche Demonstranten brutal zusammengeschlagen werden. Oder wie hier in Barcelona vor kurzem, wo 6 oder 7 Polizisten Mann auf offener Straße totgeschlagen haben. Ne? Und so war es diesmal auch wieder. Ne? Die Polizeiführung, die Information, die Erklärung, die die geben, also in diesem Fall da mit Ceuta, die Guardia Civil, die Politiker, kann man so zusammenfassen, was die da sagen? Lügen, Lügen, Lügen. Ja. Wie immer, zuerst stillschweigen, verheimlichen, dann alles abstreiten, dann kommen weitere Informationen raus, dann gezielte Falschmeldungen, falsche Informationen. Wenn es dann auch immer noch Widersprüche gibt, dann wird nochmal nachgebessert. Wir haben das gesagt, weil das war eben der momentane Stand der Information, den wir hatten und so weiter. Und im besten Fall wird dann am Ende ein kleines Bauernopfer gebracht. Ne? Und Was eben ein ganz wichtiger Grundsatz ist bei der Polizei, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ja. Und was war passiert in diesem Fall? Zuerst haben sie gesagt, wir haben nicht geschossen auf die Immigranten, die vom Wasser aus versucht haben, ans Ufer zu kommen. Und dann, wenn wir doch geschossen haben, dann war es gegen gewalttätige Immigranten. Ja. Also die schwimmen in einer Gruppe aufs Land zu. Und dann, unsere Maßnahmen hatten vollen Erfolg, weil keiner dieser Illegalen hat spanischen Boden betreten. Und natürlich kommt jetzt langsam eben doch die Wahrheit raus. Sie haben auf diese Leute geschossen, mit Gummi geschossen. Und immer ist es das gleiche Modell. Lügen, Lügen, Lügen. Die Festung Europa hat sich abgeschottet und es ist leider zu befürchten, dass diese Dinge sich in Zukunft leider noch verschlimmern, wenn man einmal das Panorama sieht, was in Europa zusammengebraut wird. Bei den Europawahlen, zum Beispiel im Mai, könnte die Front National, die FN, 23% erreichen. Das wäre also mehr als die Konservativen und die Sozialisten haben. Sie wären damit stärkste Partei. Filippo heißt ihr Kandidat, der ist bei der Europawahl also Kandidat und er führt die Liste im Osten des Landes an. In seinem Programm gelobt die Front National die Einwanderung auf, Achtung, nur 10.000 Personen pro Jahr zu beschränken und bei der Jobsuche den nationalen Vorrang für Franzosen vor Ausländern einzuführen. Doch davon spricht Filippo nicht immer. Je nach Wahlbezirk variiert er dieses Wahlprogramm. Der Erfolg des lange geächteten Front National hat vor allem, so schreibt der Spiegel, zwei Ursachen. Die eine ist die gesellschaftliche und politische Situation, das Klima in Frankreich. Eine Depression hat das Land im Griff. Viele Bürger haben kein Vertrauen mehr in ihre Eliten. Sie fürchten den wirtschaftlichen Abstieg und den politischen Bedeutungsverlust Frankreichs. Diese Ängste versteht der Front National und er profitiert von ihnen. Wie explosiv die Stimmung im Land ist, zeigt sich auch in der Radikalisierung der katholischen Rechten. Mehr als 100.000 Menschen demonstrierten am vorvergangenen Wochenende wieder gegen Hollande und die homosexuellen Ehe. Der zweite Grund für den Erfolg des Front National, dass er nicht mehr die Partei ist, die er einmal war. Ihr Mitbegründer Jean-Marie Le Pen schockierte einst mit Aussagen, die Gaskammern seien ein Detail der Geschichte und solche Sachen. Seit seine Tochter Marine im Januar 2011 als Parteichefin gewählt wurde, hat sie den Front National der Dédiabolisation unterzogen, das heißt der Entteufelung. Sie trennte sich von Mitgliedern, die sich antisemitistisch geäußert hatten, kämpft dafür gegen die angebliche Bedrohung durch den Islam und verspricht soziale Wohltaten. Wenn diese Leute an die Macht kommen in Frankreich, das wird auch Einfluss auf alle anderen Länder haben und es wird immer ungemütlicher in Europa werden für Leute, die hier an die Tür klopfen und Hilfe brauchen, beziehungsweise die einfach sich das Recht nehmen, frei sich auf der Welt, auf diesem Planeten zu bewegen. Außerdem sind sie mindestens, was Spanien anbelangt, insofern geschützt erstmal in Anführungszeichen, sobald sie nämlich ihren Fuß auf spanischen Boden setzen, können sie nicht mehr abgeschoben werden. Ne? Und dann kommen sie in diese Zentren, da werden da interniert, normalerweise für 40 Tage, dann wird versucht, ihre Identität und ihre Nationalität festzustellen. Wenn das gelingt, werden sie abgeschoben. Wenn es nicht gelingt, dann werden sie auf freien Fuß gesetzt, ja, und leben dann als sogenannte Illegale hier. Jetzt, was aber sich immer wieder zeigt, die Polizei versucht eben mit allen Mitteln zu verhindern, dass die an Land kommen. Ja. Und dann gibt es, was man hier nennt, Expulsiones en caliente, also könnte man übersetzen vielleicht spontane Abschiebung. heiße Abschiebung. Ja, wo das all diese ganze Prozedur dann vermieden wird. Ne? Also es geht so weit, dass gerade jetzt in diesem letzten Fall eine andere, kleinere Gruppe von Emigranten, die waren noch weiter drin im Meer, kommt ein Polizeiboot auf die zugefahren. Und statt die jetzt zu retten, denen Hilfe zu geben, was eigentlich angebracht wäre, haben die Guardia Civil dann versucht zu verhindern, dass sie sich am Boot festhalten und haben sie mit Stangen weggeschoben wieder zurück ins Meer. Ja. Das ist unsere Demokratie. Die Flüchtlinge aus Afrika haben die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla an der marokkanischen Küste gestürmt. In Melilla rissen sie einen 6 Meter hohen Stacheldrahtzaun ein. Rund 100 Menschen gelangten auf die andere Seite. Das spanische Innenministerium meldete, die Migranten seien sehr gewalttätig gewesen. Sie hätten marokkanische und spanische Polizisten mit Steinen und anderen Objekten beworfen. Ja, das hört man natürlich auch immer wieder. Die staatliche Propaganda zeigt uns in den staatlichen Medien natürlich Szenen, wo man wirklich sieht, dass auch Steine geworfen werden. Nur es ist ein Ausschnitt aus einer Auseinandersetzung, wo man uns den Anfang nicht gezeigt hat, wie sie eben niedergeknüppelt werden und sich dann wehren. Über das Meer immer gefährlicher wird. In Ceuta schafften es am Dienstag nach offiziellen Angaben rund 80 Flüchtlinge schwimmend an den Strand. Rund 50 seien von Grenzbeamten gestoppt worden. Jedes Jahr versuchen Tausende in die Exklaven zu gelangen, doch die meisten werden zurückgedrängt. Ja, sieht nicht gut aus für die Menschen, die versuchen, ein neues Leben anzufangen auf unserem Kontinent Europa. Nehmersland 91.4 FM. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم نيمانسلاند صوت الحرية أجول تكيغي جنس رمضان قران يقول شي إني تسران نيمانسلاند Du hast nichts geschafft von dem, was wichtig wäre. Jetzt musst du weg und hast einen gelben Fleck auf deinem weißen Shirt. Eine Armee von Omas hindert dich, die Lobby zu durchqueren. In geheimen Lagern abgerichtet, um dich zu stören. Warum gleich? Genervt und gereizt. Warum gleich auf 210, auf 210 bei jedem Scheiß. Ja, es ist schon spät, der USB-Stick weg und die Ampel rot. So beschleunigst du dein Fluchtfahrzeug in Richtung Fahrverbot. Nur um 2 Minuten früher dann irgendwo zu sein, wo du nicht weißt, ob irgendjemand da ist, auch zu schätzen war. Warum gleich so sinnlos genervt und gereizt? Auf 210 bei jedem Scheiß. Musik. auf 210, auf 210, mit jedem Scheiß. Kino steht noch auf dem Programm hier im Niemandsland vom heutigen 15. Februar. Der Amnesty-Filmpreis auf der Berlinale 2014 steht an. Seit 2005 vergibt die deutsche Sektion von Amnesty International auf der Berlinale in Berlin den Amnesty International Filmpreis an Werke, die es schaffen, das Thema Menschenrechte überzeugend darzustellen. Zugleich würdigt der Preis das zuweilen sogar lebensgefährliche Engagement von Filmemachern und Filmemacherinnen. Nominiert werden Filme aus den Sektionen Wettbewerb, Panorama, Forum und Generation. Der mit 5.000 Euro dotierte Amnesty International Filmpreis wird am heutigen 15. Februar 2014 bei der Preisverleihung der unabhängigen Jury der Berlinale verliehen. Bisherige Preisträger waren unter anderem The Rocket von Kim Mordaunt 2013, Just the Wind von Benzel Fliegauf 2012, Barzak von Mantas Kvedaravicius von 2011, Son of Babylon von Mohammed Al-Daraj, Wasteland von Lucy Walker, beide 2010, und Sturm von Hans Christian Schmidt 2009. Die Amnesty-Jury auf der diesjährigen Berlinale, Schauspielerin Melika Forontan, Produzentin Regina Ziegler und Ines Wildhage von Amnesty International, wird 16 Filme sichten, um den Gewinner des Amnesty-Filmpreises 2014 zu küren. Die Amnesty-Auswahl wurde aus Filmen der Berlinale-Sektionen, wie vorhin gesagt, nominiert. Der Amnesty-Filmpreis wird also heute Abend vergeben. Im Wettbewerb sind, ich nenne nicht alle 16, das wäre zu lang und zu umständlich, aber vielleicht ein paar. Ich nenne die Länder. Es gibt also Filme aus Deutschland, aus den USA, aus Taiwan zum Beispiel. The Rice Bomber heißt der. Dann gibt es einen Film aus Dänemark, Filme aus Italien, aus Indien und vielen, vielen anderen Ländern mehr, Frankreich, Schweiz. Und wie gesagt, wer sich für das Thema interessiert, auf der Homepage von Amnesty kann man da einiges zu nachlesen. Und du kommst echt aus Amerika? Ja. Gibt's da wirklich Indianer? Ja. Hast du schon mal angesehen? Mhm. Wieso sprichst du dann Deutsch? Meine Mutter hat es mir beigebracht. Woher kann der unsere Sprache? Lucia, jetzt hörst aber auf. Frag nicht zu viel. Die Männer. Wer sind die? Der Film heißt Das finstere Tal. Und der läuft in den Kinos in Deutschland. Das finstere Tal liegt irgendwo in den Alpen. Keine Sonne, keine Gerechtigkeit. Ende des 19. Jahrhunderts herrscht hier die Familie Brenner über verängstigte Dorfbewohner. Eigentlich ein Klassiker. Das Wort des Patriarchen, gespielt von Hans-Michael Reltberg und seiner Söhne Tobias Moretti und Clemens Schick, ist Gesetz. Als ein geheimnisvoller Fremder, gespielt von Sam Riley, ins Tal kommt und die Brenners herausfordert, eskaliert die Gewalt. Der Wiener Regisseur Andreas Prochaska greift Lieblingsthemen vieler österreichischer Literaten auf. Fremdenhass und sexuelle Gewalt kombiniert den Stoff aber mit den Stilmitteln eines Westerns. Das Ergebnis, so urteilt der Spiegel über diesen Film, wirkt, als hätte Sergio Leone ein Theaterstück von Elfriede Jelinek verfilmt. Der Film ist nicht durchweg gelungen, so heißt es hier, zu viel Pathos, kaum Humor, aber der Mut zum Risiko verdient Respekt. Thank you. Tolle Landschaftsverfilmung, man sieht die gewaltige Kulisse der Alpen. Erinnert an manche Western, auch von mit Eastwood zum Beispiel. Einsamer Reiter vor unendlicher Landschaft. Schneebedeckte Berge. Ein Blick aus zusammengekniffenen Augen. Im Groß-, Leinwandformat. Hier noch an eine Aktion erinnern, die schon seit einiger Zeit läuft und für die die Toten Hosen verantwortlich sind, in Kooperation mit Pro Asyl. Flucht ist kein Verbrechen. 30.200 Menschen fordern eine humane Flüchtlingspolitik. Flüchtlinge schützen, Menschenrechte wahren. So heißt es von Pro Asyl. 30.200 Unterschriften sind zusammengekommen. Gemeinsam mit der NGO Pro Asyl sammelten die Toten Hosen auf den Konzerten ihrer vergangenen Tour Unterschriften der Besuchenden, die die Bundesrepublik auffordern, alles dafür zu tun, dass die Menschenrechte der Flüchtlinge europaweit und natürlich auch besonders in Deutschland gesichert werden. Vor Lampedusa sterben hunderte Flüchtlinge aus Staaten wie Syrien, Somalia und Eritrea. Und was tut die Bundesregierung? Sie fordert, dass die für die Flüchtlinge tödliche Abschottungspolitik noch härter wird. Das ist für uns absolut unerträglich. Das erklärt Campino, der Sänger der Toten Hosen, und nutzt die Popularität der Band für den guten Zweck, um ein Zeichen gegen die Festung Europa zu setzen. Pro Asyl setzt sich seit über 20 Jahren für die Rechte von Flüchtlingen ein und versucht, ihnen durch Öffentlichkeitsarbeit eine Stimme zu geben und diese in die Debatte um Bleiberecht und rassistische Politik einzubringen. Die Toten Hosen unterstützen dieses Engagement bereits seit über 10 Jahren. Ja, das Wochenende steht bevor. Was gibt es an rebellischen Ereignissen an diesem Wochenende? Gibt es da was, was geplant ist? Proteste, ja, Demonstrationen? Habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Ich glaube, die Frauen haben gestern Abend schon eine Demonstration gemacht wegen diesem Abtreibungsgesetz, was aber jetzt nicht sehr rebellisch ist, aber vielleicht interessant. Es gibt noch eine Ausstellung, und zwar zu diesem Thema, was wir in letzter Zeit öfter kommentiert haben mit diesen Filmen da. Diese Filmreihe, die Institut Français und das Goethe-Institut gemacht haben, die letzten 2-3 Wochen. Da gibt es jetzt noch eine Ausstellung zu diesem Thema, des lignes du front, also die Frontlinien, und zwar im Institut Français selber. Und zwar ist es durchgehend auf von morgens 10 bis 21 Uhr. Also das ist da oben, Carré de Moyen Nummer 8 an der Ecke Diagonal Arribau. Und Eintritt natürlich frei. Und da haben zwei Leute, Philipp Rieseberg und David Möhring, haben da diese Ausstellung gemacht. Da geht's ausgehend von Fragmenten von Feldpostbriefen von französischen Soldaten, die an ihre Familie geschrieben haben, stellen die gegenüber, was deutsche Soldaten aufgenommen haben an Fotos oder Bildern. Und darum geht's in dieser Ausstellung, wo man dann aus zwei verschiedenen Sichtweisen eben die Brutalität vom Krieg sieht. Ja. Jeden Tag von Montag bis Freitag, von 10 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Noch ein paar Worte zu den Bären in Berlin. Wer sind die Anwärter für die Bären? Da sind 20 Filme im Rennen. 20 Filme konkurrieren um die Bären. Jols Jamdas The Little House hat den Schlusspunkt unter den offiziellen Wettbewerb der 64. Berlinale gesetzt. Nun ist es einer internationalen Jury zu urteilen. Das sagt die offizielle Webseite der Filmfestspiele. Wer bekommt den goldenen Bären? Wer kann sich über die silbernen Preise freuen? Und wer wird am Ende als Verlierer aus dem Rennen gehen? Am Ende sollen wir uns nochmal festlegen, auch wenn wir wissen, dass wir uns mit Spekulationen nur blamieren können. Aber feige wollen wir natürlich auch nicht sein. Also hier, die vermuteten Preisträger der 64. Berlinale im Überblick. Das sagt Herr Patrick Welinski auf der Webseite der Berlinale. Er sagt, der goldene Bär für den besten Film, für den Produzenten auch, ist Boyhood von Richard Linklater. Silberner Bär, großer Preis der Jury, The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Silberner Bär für die beste Regie, Louis für Blind Message. Silberner Bär für die beste Darstellerin, da ist Frau Hanna Herzsprung und Frau Henriette Confurius für Grafs Die geliebten Schwestern im Gespräch. Ramazan Minkailov für Makondo als Silberner Bär für den besten Darsteller. Silberner Bär für das beste Drehbuch bei Ri Han Yu. Black Coat Thin Rice von Diao Yinan. Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung aus der Kategorie Kamera, Schnitt, Musik und so weiter. Kameramann Anthony Tad Radcliffe für 71 von Jan Demange, Silberner Bär, Alfred Bauer Preis für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet, Historia del Miedo von Benjamin Neistat. Das sind ungefähr die Filme, die eine große Chance haben, die Bären zu bekommen. Ja, wir müssen raus aus dem Niemandsland. Werner, alles Gute, schönes Wochenende. Schönes Wochenende, gleichfalls für dich und für alle. Bis nächste Woche. Ciao. Für alle Hörerinnen und Hörer weltweit. Jo, gut. Ich tu all meine Sachen in eine Kiste und besorg mir einen Fahrschein zu dir. Ich hab mir ein Jackett ausgeborgt und am Friedhof eine Blume besorgt. Zieh dein hübschestes Kleid für mich an, um Mitternacht kommt mein Zug. Wenn es kein Unglück gibt, komm ich heute Nacht zu dir zurück. Strich in den Tag, schneide eine Scheibe ab, hol eine Flasche aus dem Schrank, schlag einen Nagel in die Wand. Den und den hab ich seit Tagen nicht gesehen, und die und die seh ich nie. Aber wen glaubst du, werd ich heute noch sehen? Heute Nacht vor ihr stehen. Mach deine Tür auf, ich